Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und die Engelfahrer morgen halt auch noch spielen. Deswegen kommen wir jetzt zur letzten Nummer. Something else!